Kundgabe 4763. Empfangen durch Bertha Dudde am 22.10.1949. Geistig Schauende. Lehrer und Berater der Mitmenschen. Wem das geistige Auge erschlossen wird, der sieht durch alle Materie hindurch. Für ihn gibt es keine Form, die undurchdringlich wäre, wie es auch keine Entfernung für ihn gibt, und er so nach willensmäßig sich überall hin versetzen kann, um überall das geistige Wirken zu betrachten, das nur dem ersichtlich ist, der einen bestimmten Reifegrad erreicht hat. Wer geistig zu schauen vermag, der kann nun auch wahrheitsgemäß die Mitmenschen belehren über das Wesen der Schöpfung, über die Tätigkeit alles dessen, was als göttliches Schöpfungswerk den Menschen ersichtlich ist. Er kann das Leben der anscheinend toten Materie wahrnehmen, wie auch das der Pflanzen- und Tierwelt, das den Menschen sonst verborgen ist. Und daher es ihnen nicht glaubhaft sein will, wie ungeheuer tätig das Geistige in jeglicher Form ist. Der geistig Schauende aber überschreitet die Grenzen, die Gott dem sterblichen Menschen gesetzt hat. Der geistig Schauende erblickt ebenso klar das geistige Reich, wie er diese Erde ersieht. Er kann sich jederzeit versetzen in einen Zustand, wo ihm alle Dinge offenbar werden, und also wird sein Wissen vermehrt, und seine Liebe steigert sich ins Ungemessene. Er vermag aber nicht alles den Mitmenschen mitzuteilen, was er sieht, weil für vieles es keine Verständigungsmöglichkeiten gibt, weil der geistig Schauende in seiner Seelenreife etwas sieht, was dem Mitmenschen, wollte es erklärt werden, unfassbar wäre, weil es auf der Erde keine Vergleichsmöglichkeit dafür gibt. Es hat also der geistig Schauende eine Seelenreife erreicht, die ihn mehr erblicken lässt, als dem Verstand des Menschen fassbar ist, weshalb er bei den Mitmenschen keinen Glauben findet, er selbst aber unermesslich viel für seine Seele gewinnt. Denn jeder Akt geistigen Schauens ist eine tiefe und innige Verbindung mit dem geistigen Reich, die niemals erfolglos für die Seele bleibt. Denn sie nimmt noch mehr auf als das Auge des geistig Schauenden. Sie kann sich verständigen mit den Lichtwesen und nimmt von ihnen große Weisheiten entgegen, die dem Verstand des Menschen verborgen bleiben. Und darum ist es schon ein Zustand der Seelenreife, der das nahe Ende eines Menschen ankündigt. Denn wer einmal geistig zu schauen vermag, dessen Seele kann den Körper verlassen und unbeschwert in das geistige Reich eingehen. Er ist auf Erden schon zu dieser Reife gelangt und benötigt ein weiteres Ausreifen nicht mehr. Nur kann der Mitmenschen wegen ihm noch eine Zeit auf Erden beschieden sein. Denn ein geistig Schauender ist für seine Mitmenschen ein Lehrer und Berater. Und seinen Erfahrungen kann Glauben geschenkt werden. Denn er sieht und hört mehr als jeder andere Sterbliche, weil seine Seele zu jeder Zeit den Körper verlassen kann, um im geistigen Reich immer wieder neue Eindrücke entgegenzunehmen. Amen.